Die Südkoreaner bewundern die Liebe der Partei der Arbeit Koreas zur Nachwelt. Ein Kabinettsleiter des Instituts für die Zukunftsfrage und weitere südkoreanische Bewohner verschiedener Kreise und Schichten meinten, der Norden sei ein mysteriöses und entzückendes Land, wo die Kinder glücklich wachsen. Die Kinder wachsen von ihrer Geburt an ohne Kummer und Sorge, dienen alles Wertvolle im Lande den Kindern und werden sie als König wertgeschätzt. Die Massenmedien wie Dona News meldeten, der verehrte Marschall Kim Jong-un setzte die erhabene Anschauung des Präsidenten Kim Il-sung und des Feldherrn Kim Jong-il von der Nachkommenschaft treu fort. Er habe bemerkt, dass es der feste Entschluss und Wille der Partei sei, alle Weißen frei von der Kummer, dass sie ohne Eltern leben, sorgenlos zu fortsetzen und Rückgrat der Revolution heranzubilden. Er habe den Befehl des Oberbefehlshabers der koreanischen Volksarmee erteilt, einen Fischfangbetrieb, der die Kinderkrippen, Kindergärten, Grund- und Mittelschulen für die Weißen im ganzen Land speziell mit Fisch zu versorgen habe, in der Volksarmee zu gründen. Mit dieser Nachricht berichteten die Medien über die warme Liebe der Partei der Arbeit Koreas zu Volk und Nachwelt. Die Südkoreaner sagen, dass die koreanische Nation dank des Marschalls Kim Jong-un, der als Vater der Kinder des ganzen Landes ihre helle Zukunft zur Blüte bringe, auf dem vereinigten Territorium glücklich leben werde.